Ihre Karolund, Präsident der Republik Sambia, richtete jüngst an Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee eine Glückwunschadresse. Darin sandte er dem Marschall Kim Jong-un und dem Volk der TVJK herzliche Grüße zum Jahr 2017 und hoffte, dass im neuen Jahr in allen möglichen Sphären die Zusammenarbeit stattfindet. Und er wünschte Kim Jong-un Gesundheit und der TVJK Gedeihen.